Erster Abschnitt: Fragen der Vorzeit, Lebensfragen des deutschen Volkes. Not und Elend, die infolge des Weltkrieges über das deutsche Volk hereingebrochen sind, haben dieses Denken gelehrt. Es ist den Dingen gegenüber kritischer und misstrauischer geworden. Seiner Verführer und Verderber Schlagwörter, Gleichheit aller Menschen, Völkerversöhnung, Völkerverbrüderung, allgemeine Abrüstung, ewiger Friede und so weiter, wollen nicht mehr recht ziehen. Es beginnt zu erkennen, dass es damit von Verbrechern in den Abgrund gezogen wurde. Der Phrasenmantel fängt an zu zerreißen. Neue Enthüllungen, siehe von Winnomdorf, die entdeckten schwarzen Henker des deutschen Volkes, und H. Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volk, haben ihm auch ganz entsetzt die Augen darüber geöffnet, dass auch die Religion in gröblichster Weise dazu missbraucht wurde, das edelste, aber leider vertrauensseligste aller Völker in Elend, Schande, Verzweiflung und ewige Sklaverei zu führen. Das gab zur kritischen Prüfung der kirchlichen Lehren Anlass. In die Zeit der tiefsten Schmach fielen nun eine Reihe von Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Rassenkunde und Vorgeschichte, die dem entehrten, geschundenen, zu Schweinen und scheußlichen Barbaren gestempelten Volke erkennen ließen, dass die verlästerten Germanen das erste und einzige Kulturvolk der Erde sind und dass ihm mittels unglaublicher Geschichtsfälschungen ein Schleier vor seine glanzvolle Vorgeschichte gezogen wurde, damit es sich und seinen Wert, seine Bedeutung nicht erkennen könne und willig die Ausbeutung durch eine Fälscher- und Betrügergesellschaft dulde. So ergaben sich allmählich eine Menge von Fragen, die nicht nur wissenschaftlich von Interesse sind, sondern auch von größter Tragweite für die wirtschaftliche und politische Zukunft des deutschen Volkes und der germanischen Rasse. Es seien hier einige dieser Fragen herausgegriffen. Ist die Lehre der Kirche wirklich richtig, dass die Erde erst 6000 Jahre alt ist, nachdem die Wissenschaft deren Alter auf Millionen und Milliarden Jahren angibt? Kann der Mensch nach der kirchlichen Lehre wirklich erst 5684 Jahre auf Erden weilen, nachdem doch sein Auftreten schon in der Tertiärzeit, also vor Millionen Jahren, als sicher festgestellt ist? Die Bibel redet von einem Menschenpaar im Paradies, von Adam und Eva. War dieses rot, schwarz, braun oder weiß? Das hebräische Wort Atom für Adam bedeutet rotbraun, weist also auf einen Bastard niederster Rassen hin. Assyrisch heißt Adam Udomu. So nannte man jene berüchtigten Bastarde, die halb Tier, halb Mensch waren. Der heilige Hieronymus hat daher Adam glattweg mit Vieh übersetzt. War nun Eva von gleicher Art? Wie konnten aus diesem einen Menschenpaar so verschiedene Menschenrassen entstehen, die noch so grundverschieden im Aussehen und Körperbau und Charakter sind? Kann die Behauptung von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, richtig sein, wenn schon die Nachkommen dieses angeblich ersten Menschenpaares so grundverschieden wurden? Die Bibel spricht ferner nicht nur von Menschen, sondern auch von Kindern Gottes, die nach den Töchtern der Menschen sahen und zu Weibern nahmen, welche sie wollten. Was sind Kinder Gottes? Was Menschen? Sind jene eine höhere Menschenart, die Söhne der Götter oder Goten oder des Theos oder Tius, Cius? Die Weißen und die eigentlichen Menschen im Gegensatz zu den in der Edda genannten menschlichen Menschen, das heißt menschenähnlichen Tieren? Warum sagte Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei? Gab es also mehrere Götter, weil dieser Gott in der Mehrzahl spricht? Oder ist damit eine höhere Menschenart gemeint und mit den Menschen, die die Götter machen wollten, das Tiermenschentum, das sie machten, das ist als Sklaven züchteten? Von wem stammen die Germanen, die Deutschen ab, von den Kindern Gottes, das ist den weißen, glänzenden Menschen der Aurignac-Rasse, oder von den menschenähnlichen Menschen, den Tier- oder Neandertal-Menschen, zu denen uns Juden und Franzosen stempeln wollen? Von wem stammen dann unsere Feinde ab? Von Tiermenschen oder von Bastarden? Wenn wir Germanen von den Kindern Gottes der Bibel abstammen, unsere Feinde dagegen von dem Tiermenschentum, was Rassenforscher schlagend bewiesen haben, siehe Dr. Woltmann, Politische Anthropologie, Gobineau, Wilser, Günther und so weiter, ist es dann nicht ein Wahnsinn, von allgemeiner Gleichheit und Brüderlichkeit, von Volksversöhnung und Völkerbund zu sprechen? Wird nicht ein Lamm immer dann aufgefressen, wenn es mit Wölfen verhandelt? War es nicht eine grenzenlose Torheit und Schande, mit Bastarden und Tiermenschen Verträge abzuschließen, so den Schmachvertrag von Versailles, Spa und London, und sich zu Sklaven von Tiermenschen und deren Bastarden machen zu lassen? Ist der Vertrag von Versailles nicht ein gottloses Werk, nachdem doch die Bibel ausdrücklich sagt, Kanaan und Sem, das ist das Niederrassentum, sollen die Knechte Japhets, das ist der weißen Rasse, sein, und Jesus ausdrücklich die Vernichtung des Niederrassentums fordert? Was war das Paradies der Bibel? Wo lag es? Wo sind seine Flüsse? Deutet es nicht auf einen ehedem vorhandenen ewigen Frühling? Die Götter, Söhne der Götter, Gottmenschen, setzten die Menschen in den Garten Gottes, dass sie ihn bauten und bewohnten? Setzten die Tiermenschen als Sklaven in den Garten Gottes? Wer sollte die Erde füllen und sich untertan machen? Die Kinder Gottes oder die Tiermenschen? Eine große Flut kam später über die Erde, die die Berge bedeckte und alles vernichtete, Mensch und Tiere. Konnte wirklich eine Regenflut über den Berg zusammenschlagen? Unmöglich. Oder handelt es sich um einen uralten Bericht über eine furchtbare Erdkatastrophe? Noah soll allein übrig geblieben sein? Wer war Noah? Hat er nach dem Befehl Gottes auch giftige Schlangen, Raubtiere und Ungeziefer aller Art in seinen Kasten getan? Welche Rasse gehörten er und seine Familie an? Wie konnten aus dieser einen Familie so grundverschiedene Rassen kommen? Die Bibel erzählt uns von einem heiligen, auserwählten Volke. Können das wirklich die Hebräer sein? Dieses grausame und blutgierige Volk, das nach dem Zeugnis der Bibel massenhaft Kinder opferte, Menschenfresserei trieb und alle Völker der Erde ausplündert? Konnte Gott wirklich dieses verworfene Volk dazu ausersehen, den Gottessohn als Heiland der Welt hervorzubringen und den Völkern das Heil zu bringen? Liegt hier nicht grobe Geschichtsfälschung durch das Judentum vor? Zu welchem Zwecke wurde dies begangen? Wer ist in Wirklichkeit das heilige, auserwählte Volk Gottes? Sind es die Kinder Gottes, die germanische Rasse? Die Bibel spricht von einer heiligen Stadt Gottes mitten im Meere, siehe Abschnitt 11, 30 und 31, an den vielen Wassern, zwischen zwei Meeren, bei den vielen Inseln im Meere, mit dem werten Berg Gottes zwischen zwei Meeren, mit den Grenzen mitten im Meere, mit dem Thron Gottes mitten im Meere, siehe Abschnitt 30. Kann denn damit Jerusalem gemeint sein? Niemals. Welche Stadt denn dann? Liegt hier eine Fälschung uralter Berichte vor?